Kommen Sie rein, willkommen, willkommen, willkommen, hallo, alle da? Gut. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leben eines interaktiven Aushilfsjedis, Folge 62. Ja, ich möchte mich heute mal so ein bisschen mit meinen Kommentaren beschäftigen und da natürlich als allererstes ein riesengroßes Dankeschön an Madame Graphisme. Ich hoffe, den Namen spricht man so aus, Graphisme. Ja, vielen Dank für das Rezept für die Pannekuchen. Ich werde mal gucken, ob ich das nachkochen kann bei Gelegenheit. Ansonsten, ja, das Café, in dem ich saß, hieß tatsächlich Pannekuchen in Pofertjes in Potsdam. Also, ja, Pofertjes sind dann wohl die kleinen Pfannküchlein, so Pancakes, ähnlich wie in Amiland. Zumindest vermute ich das jetzt mal. Ich habe die auch noch nicht gegessen, ich habe es jetzt nur mal gesehen. Also vielen Dank, vielen, vielen Dank für dieses Rezept. Ich werde es probieren. Ansonsten habe ich in meinem Blog mal 5 kleine Fragen gestellt, um einfach so ein bisschen diese Einbahnstraße-Podcast in ja so ein bisschen in Interaktivität zu bringen. Jetzt ist es noch nicht so, dass ihr natürlich hier reinschwätzen könnt, aber ich interessiere mich natürlich für die Meinung der Hörer und der Leser meines Blogs und entsprechend habe ich da jetzt einfach mal 5 kleine Fragen. Die erste Frage ist: Was ist für dich die optimale Länge für einen Podcast? Da wird halt immer diskutiert, ja, das braucht ja alles viel zu viel Zeit. Auf der anderen Seite ist es so, also wenn ich jetzt so die Elite sehe, bei der Elite würden wir mit 5 bis 10 Minuten nicht auskommen. Die zweite Frage, die ich gestellt habe, ist: Welches allgemeine Thema sollte ich unbedingt mal besprechen? Also, ja, tatsächlich kann ich natürlich über Gaming reden oder über Marketing oder über all die anderen Dinge, die so mein Leben betreffen, Bloggen, Podcasten. Da kann ich natürlich gerne was drüber erzählen. Aber es ist natürlich auch interessant, welche Gedanken von euch da kommen. Drittens, welchen Interviewpartner sollte ich mir dringend mal ins Boot holen? Und dabei meine ich jetzt nicht so, frag doch mal bei Frau Merkel an, sondern tatsächlich solche Geheimtipps, keine Ahnung. Kennt ihr Blogger, die unbedingt was Spannendes erzählen? Oder Podcaster? Oder, keine Ahnung, wen empfehlt ihr, den ich da interviewen kann? Weil da gibt es ja durchaus einige Geheimtipps, die man da mal interviewen kann zu spannenden Themen. Ich habe ja jetzt auch den Olli Kube zum Beispiel interviewt gehabt. Da kommt man halt auch nur drauf, wenn man diese Kontakte hat oder diese Ideen hat. Vierte Frage. Zu welchem Thema soll ich etwas aus meinem Leben erzählen? Ja, das ist, ja, ich weiß nicht. Ich erzähle halt hier in meinem Podcast, was mich so bewegt, was so den lieben langen Tag lang meinen Alltag beschäftigt. Aber ja, wenn ihr Fragen habt, haut raus. Und 5. Frage, zu welchem Thema könnte ich dich in einer Podcast-Folge interviewen? Denn im Grunde, ja, jeder Mensch hat was zu erzählen. Jeder Mensch hat etwas Spannendes und dementsprechend, ja, diese 5 Fragen habe ich jetzt einfach mal gestellt und wer darauf Antworten geben möchte, aushilfsjedi.wordpress.com oder aktuell sogar aushilfsjedi.tk. Ich habe eine Domain in der Zwischenzeit. Da dann einfach, was geht dir durch den Kopf, heißt der Beitrag. Ich freue mich auf Reaktionen und ich habe auch schon ein paar Reaktionen drauf bekommen und die möchte ich jetzt auch mal besprechen. Die erste Reaktion ist von Verena, die sagt, sie hört gar keine Podcasts und ist etwas old-fashioned. Allerdings hat sie meine Blogbeiträge gern gelesen, aber ich hätte mich jetzt auf Podcasts konzentriert. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt freundlich kommentieren soll oder ob ich da ein bisschen härtere Worte brauche. Bullshit. Sind wir mal freundlich. Okay, also ich blogge jetzt seit 2003, 2004 habe ich, glaube ich, meine ersten Blogbeiträge geschrieben. Jetzt nicht in dem Blog, in dem ich jetzt in Zwischenzeit schreibe, aber ja, 2003, 2004 fing das alles an. Davor hatten wir ein Satire-Magazin entsprechend. Ich schreibe schon seit 1999 in dieses Internet irgendwelche Texte. Ich habe lange Webradio gemacht und irgendwie 2008 dann angefangen zu podcasten. Sprich, vom Webradio zum Podcast war dann auch nicht so ein weiter Weg. Ja, also ich mache das beides schon seit vielen, vielen Jahren. Und eigentlich habe ich da jetzt nicht so eine Konzentration für eins der beiden Themen, sondern mal ergibt sich das eine, mal ergibt sich das andere. Und so ist es tatsächlich so, dass ich, ja, also ich kann nicht behaupten, dass ich jetzt mich neuerdings auf Podcasts konzentriere. Mein Output im Blog ist dieses Jahr so hoch wie seit langem nicht, sowohl in Sachen Podcast als auch in Sachen Textbeiträge. Entsprechend, ja, kann ich nicht unterschreiben. Ich konzentriere mich da auf nichts von beidem. Ja, naja. Na gut, also das soll's als allererstes mal gewesen sein. Ich werde noch eine weitere Folge zum Thema Feedback aufnehmen und bis dahin, tschüss.